Schloss. Jude, ab, ab in den Ofen. Jude, wir werden dich zerlaufen. Jude, ab, ab in den Ofen. Jude, wir werden dich zerlaufen. Jude. Macht euch frei von der Judentyrannei.